Aus Anlass des 63. Jahrestages des großen Sieges im Vaterländischen Befreiungskrieg brachte die ägyptische Zeitung Al-Akhbar al-Masai vom 26. Juli einen Beitrag zur Würdigung der unvergänglichen Verdienste des großen Genossen Kim Il-sung um den Sieg über die US-Aggressoren im Koreakrieg unter der Überschrift »Großer Sieg des koreanischen Volkes«.